Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der zweite Mann. Erster Teil. Der Nebel draußen war beinahe so dicht wie jener in meinem kleinen Büro. Es gab also keinen vernünftigen Grund, nach draußen zu gehen. Und so saß ich auf meinem abgewetzten Stuhl und rauchte. 2 Stunden und 5 Beutel Tabak hatte ich benötigt, um mir eine Selbstgedrehte anstecken zu können. Aber ich war schon immer für meine Ausdauer bekannt. Es klopfte. Herein! Sind Sie? Ja? Mein Name ist Barbara Föhn. Sind Sie erkältet? Nein. Aber die Luft hier... Verstehe. Ja, diese Stadt wird irgendwann im Smog ersticken. Ich gehe so wenig nach draußen wie möglich. Könnten Sie nicht vielleicht das Fenster... Aber das Fenster ist doch schon geschlossen. Ich öffne es erst wieder im Frühling. Ich brauche... Hey, nicht doch! Wollen Sie sich umbringen? Sie stürzte sich zum Fenster und riss es auf. Ich sprang hinter sie und schlang meine Arme um sie. Sie rang nach Luft. Ich hustete. Lassen Sie mich los. Aber nur, wenn ich das Fenster wieder schließen darf. Meinetwegen. Sehen Sie, jetzt muss ich mir wieder eine Zigarette drehen, damit die Husterei aufhört. Verwechseln Sie da nicht etwas? Nein, wieso? Beim Drehen von Zigaretten entspanne ich mich. Und wenn ich mich entspanne, huste ich nicht mehr. Das klingt irgendwie logisch, klingt das. Sie trat 2 Schritte zurück und sah mich an, so wie man seinen Nachbarn ansieht, der gerade gestanden hat, kleinen Mädchen gerne unter den Rock zu schauen. Ich machte mich schon darauf gefasst, eine Klientin verloren zu haben. Doch sie setzte sich hin und kramte nun ihrerseits eine Zigarette hervor. Ich habe da ein Problem, Maloney. Wer hat das nicht? Sehen Sie, ich zum Beispiel wurde einmal als Kind von einem Hare Krishna-Jünger berührt. Ach. Das habe ich bis heute noch nicht verdaut. Seither habe ich Angstträume, in denen mir alle Haare ausfallen. Und rundherum stehen Leute und singen Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Sind Sie ein Scheidungskind? Nein, ich war bloß der Scheidungsgrund. Interessant. Doch nun zu Ihnen. Ich? Ich hatte eine glückliche Kindheit. Wir plauderten noch ein wenig über die Jahre des Sandkastens und des Versteckspielens. Dann endlich hörte sie mit ihrem Versteckspiel auf. Sie drückte die Zigarette aus und betrachtete ihre Fingernägel. Ich betrachtete sie beim Betrachten. Es geht um einen Mann. Genau genommen um 2 Männer. Der Reihe nach. Wer ist der erste Mann? Mein Mann, Klaus. Er ist auf einer Geschäftsreise. Das heißt, ich bin mir nicht sicher. Aha. Und Mann Nummer 2? Ich lernte ihn gestern Nacht kennen, in einer Bar. Er war sehr nett und sehr einsam und... Da. Verstehe. Er sagt, er sei fremd hier, habe keine Unterkunft. Und da mein Mann... Nun ja, meinen Mann erwartete ich nicht vor morgen zurück. Und da nahmen Sie den Fremden mit zu sich und er hat sich dann mit dem Perserteppich aus dem Staub gemacht. Nein, er ist noch da. Was denn? Und jetzt soll ich ihn rausschmeißen, oder was? An so etwas Ähnliches habe ich gedacht. Kein Problem. Werde mir den Kerl gleich einmal vorknöpfen. Ja, aber... Keine Angst. Brauche höchstens 10 Minuten. Mit meinen Argumenten vertreibe ich ihn jeden Mann. Das wird aber nicht so einfach sein. Wieso? Ist das etwa einer dieser Bodybuilder-Fritzen? Aber ich dachte, die seien impotent. Nein, Maloney. Der Mann wird sich nicht wehren. Er ist nämlich tot. Ermordet. Und er liegt auf unserem teuren Perserteppich. Und er blutet. Dieses Schwein. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der zweite Mann. Erster Teil. Die Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der zweite Mann. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Philip Maloney dreht in seinem Büro Däumchen und Zigaretten. Da erscheint Barbara Föhn und erkundigt sich nach Maloneys Kindheit. Es stellt sich heraus, dass Barbara Föhn verheiratet ist. Während ihr Mann auf Geschäftsreise war, lernte Barbara einen Unbekannten kennen, den sie in ihre Wohnung mitnahm. Dort kommt der Unbekannte gewaltsam ums Leben. Barbara bittet Maloney, die Leiche aus ihrer Wohnung zu entfernen. Ich ging zusammen mit meiner Klientin in ihre Wohnung. Es war eine nette Vierzimmerwohnung mit netten Bildern an den Wänden und netten Fotos von netten Menschen auf dem Schreibtisch. Auf dem Perserteppich lag der große Unbekannte. Er blutete nicht mehr. Wissen Sie, wie der Mann hieß? Nur seinen Vornamen, Heinz. Und wann entdeckten Sie die Leiche? Heute Morgen. Ich ging schnell in den Supermarkt und kaufte Brot und Kaffee und als ich zurückkam, lag er da. Die Tür war offen? Ja. Ich habe sie nicht abgesperrt. Ich kniete mich neben den Toten und kramte in seinen Taschen. Ich fand eine Brieftasche mit einigen 100 Franken. Kein Ausweis, keine Visitenkarte, nichts. Der Mann war erschossen worden. Kleinkalibrige Waffe, kurze Distanz. Bin ich verdächtig? Sie und Ihr Mann. Mein Mann ist in Basel. Ein Seminar für Leute im Außendienst. Dort lernt er, wie man einem Eskimo eine Tiefkühltruhe verkaufen kann. Ich ließ Barbara in ihrer Wohnung zurück und riet ihr, die Polizei zu verständigen. Ich ging, so wie ich gekommen war, unrasiert. Ein Telefonanruf genügte, um festzustellen, dass Barbaras Mann am Morgen noch immer in Basel war. Immerhin ein Tatverdächtiger weniger. Ich ging in die Bar, in der Barbara den Unbekannten kennengelernt hatte. Es war ziemlich leer und ruhig. Zwei Männer kippten schweigsam ein Bier. Ich bestellte mir ein Frühstück. Einen doppelten Whisky und Erdnüsse. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ist es dafür nicht ein wenig früh? Da haben Sie recht. Geben Sie mir ein Sandwich anstelle der Erdnüsse. Zum Wohl. Ich trank den Whisky und ging dann in die Knie. Ich tastete mich vorwärts durch die Bar und roch ein wenig am Boden. Trotz intensivster Bemühungen gelang es mir nicht, irgendwelche Spuren zu finden. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, weiter trinken. Dann ging ich aufs Polizeipräsidium. Sieh an, Maloney. Die Ausnüchterungszellen sind leider alle besetzt. Aber wie wär's mit der Toilette? Ein idealer Ort zum Rumschnüffeln. Beamte wie Sie sind ein idealer Grund, um die Arbeit hinzuschmeißen. Keine Arbeit, kein Geld. Kein Geld, keine Steuern, keine Polizei. Aber, ein Maloney ohne Leichen ist doch wie ein Herz ohne Schrittmacher. Heute früh ist Ihnen ja wieder mal eine Leiche über den Weg gelaufen. Die scheinen Ihre nekrophile Veranlagung zu mögen. Ja, die liegen lieber tot zu meinen Füßen, als lebend ihren Mundgeruch ertragen zu müssen. Ach, Entschuldigung, Maloney. Besser so? Ja. Wenn Sie jetzt noch vielleicht einen Spray zücken, der Sie unsichtbar macht, dann sehen Sie ganz passabel aus. Zur Sache, Maloney. Barbara Föhn ist in Untersuchungshaft, wegen dem dringenden Tatverdacht, einen bis jetzt nicht identifizierten Mann ermordet zu haben. Das habe ich mir beinahe gedacht. Und damit ist der Fall für Sie erledigt, nehme ich an. Na klar, was denken Sie denn? Ist schließlich gleich Mittagspause. Ich verließ das Polizeipräsidium und kaufte mir einen Blumenstrauß. Auch Privatdetektive wissen, was ich gehört. Eine Leiche ohne Namen ist wie ein japanischer Film ohne Untertitel. Eine ziemlich trostlose Angelegenheit. Ich suchte Trost und Rat bei Madame B., der ich in einem früheren Fall auch einmal behilflich war. Nostradamus, ihre schwarze Katze, begrüßte mich. Wow. Wow. Schön. Dass ich mich mal bei Ihnen revanchieren kann, Maloney. Soll ich Ihnen die Zukunft deuten? Nein, es genügt, wenn Sie mir eine Leiche deuten. Ich kann es versuchen. Sie müssen sich konzentrieren. Am besten, ich versetze uns beide in Hypnose. Hypnose. Hypnose. Ihr Vorschlag kam mir gelegen. Ein wenig Schlaf kann unser Eins immer gebrauchen. Sie holte ein Pendel hervor und schwang es vor meinen Augen hin und her. Der Erfolg war durchschlagend. Nostradamus schlief sofort ein. Bei mir taten dies nur die Füße. Dann begann Madame B. mit gläsernem Blick zu sprechen. Ich sehe da eine Leiche. Es ist ein Mann. Er liegt auf dem Rücken. Und dann sehe ich eine Pistole. Und ich sehe ein Hotel. Und ich sehe Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. Ingrid Bergman feiert ihren 42. Geburtstag. Und da ist noch ein zweiter Mann. Ich bedankte mich bei Madame B. Es dauerte 2 Stunden, bis mir klar wurde, was sie mir mitteilen wollte. Ich machte mich auf den Weg und landete vor dem Hotel Casablanca. Man sollte Wahrsagerinnen ruhig wörtlich nehmen. Ich ging am verdutzten Hotelportier vorbei und stürmte in das Zimmer 42. Der Portier folgte mir. Hey Sie, was machen Sie da? Aber das ist doch... Sehen Sie denn nicht, was das ist? Na klar, eine Leiche. Was haben denn Sie gedacht? Prinz Charles oder was? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören. Na, dann gehen Sie runter und machen Sie ein wenig Musik. Sofort. Kann ich sonst noch etwas für Sie und ihn tun? Ja. Bringen Sie uns 2 Whiskys. 1 Glas genügt. Sehr wohl. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der zweite Mann. 2. Teil. Bevor wir weitermachen, schauen wir, was sich auf der Straße tut. Der RS3-Verkehrsinformation Nord-Süd-Achse Richtung Süden. 2 Kilometer Stau wegen des Ironman Switzerland gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind signalisiert. Der Ironman Switzerland dauert heute noch bis 23 Uhr. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der zweite Mann. 3. und letzter Teil. Was bisher geschah. Während Barbara Föhns Ehemann auf Geschäftsreise ist, angelt sie sich einen Liebhaber, der am nächsten Morgen in ihrer Wohnung ermordet wird. Der Mann kann nicht identifiziert werden. Die Polizei verdächtigt Barbara. Philip Maloney sucht nach Spuren und findet Madame B., eine Wahrsagerin. Sie erzählt Maloney von einem Hotel, das mit dem Leichenfund in Zusammenhang stehen soll. Als Maloney das Hotel aufsucht, findet er eine weitere Leiche. Es dauerte 1 Stunde, bis mein Freund in Uniform zu uns gestoßen war. Er sah aus, als habe man ihn gerade aus dem Mittagsschlaf gerissen. Die Leute von der Spurensicherung sicherten Spuren und der Portier portierte. Danach war ich mit meinem Freund allein. Klarer Fall, Maloney. Selbstmord. Tatwache, Fingerabdrücke, Abschiedsbrief. Alles vorhanden. Sie sind ja ein richtiger Glückspilz, Maloney, sonst müsste ich Sie nämlich festnehmen. Kann ich den Abschiedsbrief mal sehen? Ja, kurz und bündig. Frau verloren, Verstand verloren, alles verloren. Nur keine Lyrik, das steht Ihnen nicht. Das ist keine Lyrik, Maloney. Das sind die letzten Worte von Willi Schildknecht, der zu Ihren Füßen lag. Frau verloren, Verstand verloren, alles verloren. Klingt doch vernünftig, oder? Ich ließ ihn stehen und ging rüber zu Sam. Nach 2 Steaks und einer Flasche Ketchup fühlte ich mich wieder besser. Als ich auf die Toilette ging, vergewisserte ich mich zuerst, dass da keine Leiche drin lag. Man kann ja nie wissen an solchen Tagen. Die Toilette roch zwar nach Verwesung, aber sonst war alles so, wie es sich für eine Toilette gehört. Papier alle und Spülung im Eimer. Dann drehte ich mir eine Zigarette. 2 Stunden später ging ich zu Barbara Föhns Wohnung. Zu meiner Überraschung wurde mir geöffnet. Sie wünschen? Maloney ist mein Name. Frau Föhn hat mich beauftragt, Leichen und andere Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Ach so. Ja, kommen Sie rein. Ich bin Barbaras Mann. Gestatten, Föhn. Danke. Ich lasse meine Haare immer Luft trocknen. Ist besser für die Wurzeln. Ja. Bitte schön, treten Sie ein. Ich trat ein. Der Teppich war nicht mehr da, aber sonst war noch alles so, wie es sein sollte. Klaus Föhn jammerte ein wenig über das Leben und die Toten, speziell jene, die sich in seiner Wohnung niederließen. Er legte seine Hand ins Feuer für seine Frau und versicherte, dass sie unschuldig sei, auch wenn das mit dem Liebhaber, nun ja. Ich ließ ihn reden. Dann startete ich meine Offensive. Sie sehen erstaunlich gelassen aus, Herr Föhn, wenn man bedenkt... Ich weiß, aber ich war noch nie ein emotionaler Typ. Meine Frau sagt immer, nie gehst du aus dir heraus, nie reagierst du emotional. Das werden wir ja gleich sehen. Wie soll ich das verstehen? Wollen Sie mich therapieren? Sagt Ihnen der Name Schildknecht etwas? Ich, lassen Sie mich erklären. Klaus Föhn setzte sich in einen Stuhl und drehte die Musik etwas leiser. Ich setzte mich auch und holte den Tabakbeutel aus meiner Tasche. Die Zigarette, die ich auf der Toilette gedreht hatte, steckte ich mir an und in den Mund. Klaus Föhn erzählte. Sehen Sie, es war vor 2 Monaten. Ich lernte Vera Schildknecht in Basel kennen. Ich bin oft in Basel, weil doch der Hauptsitz unseres Vertriebes ist. Es war... Nun, zuerst war es nur ein Flirt. Dann aber... Dann wurde es plötzlich mehr. Wusste Ihre Frau davon? Nein. Ich wollte es ihr heute nach meiner Rückkehr sagen. Ich liebe Vera. Auch wenn sie genauso wie ich verheiratet ist... Deshalb kam mir der Seitensprung meiner Frau nicht ganz ungelegen. Auch wenn ich natürlich dieses tragische Ende bedauere. Da haben Sie auch allen Grund dazu, dies zu bedauern. Es war nämlich reiner Zufall, dass die Schüsse nicht Sie trafen. Mich? Aber wer sollte denn? Ich habe doch nichts... Vera? Veras Mann. Willi Schildknecht hat gewusst, dass Vera ihn verlassen will. Wegen Ihnen. Er kam heute früh, klingelte und als der Liebhaber Ihrer Frau öffnete, nahm Willi Schildknecht an, das seien Sie und schoss. Oh. Danach ging er in sein Hotel, schrieb einen Abschiedsbrief und beging Selbstmord. Aber dann ist Vera jetzt auch frei. Sie scheint wirklich nichts aus der Ruhe bringen zu können. Was ist das eigentlich für eine Musik? Der dritte Mann. Schön, nicht? Ich weiß nicht. Manchmal ist schon bei 2 Männern einer zu viel. Das haben Sie schön gesagt, Maloney. Ich ließ Klaus Föhn allein. Seine Frau wurde ein paar Stunden später freigelassen. Ein paar Wochen später ließ sie sich scheiden. 2 Monate später heiratete Klaus Föhn Vera Schildknecht. Ein Jahr später wurde die Leiche des Unbekannten identifiziert. Er war ein armes Schwein, den niemand vermisste. Er war einer von denen, die keine Feinde hatten. Er wurde schnell vergessen. Bei mir im Büro klingelte das Telefon. Madame B. war am Apparat. Ich sehe da eine Leiche, Maloney. Nicht doch. Ich wollte gerade essen gehen. Die Leiche sieht aus wie eine Ente. Ich glaube, sie wurde gebraten. Nicht zu fassen. Und wo kann ich die Leiche besichtigen? Bei mir. Ich komme. Ich eile. Tja, Leiche und Leiche ist nicht immer das Gleiche. Also auf zum fröhlichen Leichenschmaus. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der zweite Mann. Dritter und letzter Teil. Ein weiterer Fall vom Roger Graf, seinem Meisterdetektiv Philip Maloney, gelesen von einem bewährten Team. Als Maloney hat er Michael Schacht gehört, als Polizist und Klaus Föhner, Jodok Seidel. Isabel Scherer hat Barbara Föhn und Madame B. geredet und Daniel Böhmle hat als Barkeeper und Portier gehört. So.